Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema. Und das Thema heißt Körperflüssigkeiten. Ich möchte zum Beispiel gerne sprechen mit Leuten, für die Körperflüssigkeiten oder eine bestimmte Körperflüssigkeit ein Fetisch, ein sexueller Fetisch darstellt. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die zum Beispiel Urin trinken aus medizinischen Gründen, die inkontinent sind, die vielleicht eine schwere Erkrankung haben und dadurch auch mit Körperflüssigkeiten zu kämpfen haben. Oder zum Beispiel auch mit Menschen, die an der Bluterkrankheit leiden. Körperflüssigkeiten, wenn ihr gerne mit mir auch darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist 59 und heißt Marika. Hallo Marika. Hallo Björn, hier ist Marika, genau. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo, ja. Jedenfalls. Du hast zum Thema Körperflüssigkeiten dich gemeldet. Warum? Ja, eigentlich habe ich gerade festgestellt sogar zwei Sachen. Da der Inkontinent hast du ja gerade auch noch erlähnt, hat mir gar nicht drüber aufgefallen. Erstmal geht es ums Trinken. Mhm. Also ich trinke Urin. Schon seit mehreren Jahren, wenn ich merke... Deinen eigenen Urin? Mein, ja klar. Ja. Also anderen gibt's würde ich auch. Nicht trinken. Gibt's auch. Ja, ich weiß. Da wären wir beim Fetisch. Nee, meinen eigenen. Seit Jahren schon? Schon seit Jahren, ja. Wenn ich merke, dass ich zum Beispiel eine Sonnenallergie kriege, die wieder ausbrechen sollte, habe ich auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Die habe die... immer sehr gut in den Griff gekriegt, nach mehrmaligen Trinken eben. Mhm. Ach so, du trinkst das nicht prophylaktisch seit vielen Jahren, sondern immer nur, wenn du irgendetwas hast. Genau, ja. Wie viel trinkst du von deinem eigenen Urin? Und wie oft? Dann? Na, frühmorgens. Hauptsächlich frühmorgens, nach dem Aufstehen, den ersten Urin. Also, ich achte darauf, dass ich vorher nichts Fettes gegessen habe, wo der Urin dann eben unangenehm riecht. Verstehe. Also muss schon so, also muss schon schön weiß flüssig sein, so dass man das eben nicht zu gelb sein darf. Ja, du trinkst ihn frisch, du stellst ihn nicht erst einen Tag in den Kühlschrank oder so. Oh nein, gar nicht. Nein. Der ist frisch und wenn es noch warm ist, richtig, wenn er frisch rauskommt, danach. Ja, wie viel trinkst du? Ein Glas voll. Also ungefähr 250 Milligramm. Ein Gläschen, ein Glas. Ein Glas. Und also so fährt man früh morgen aus Pollantut. Ja. Trinkst du das auf den nüchternen Magen? Ja. Was empfindest du dabei? Also ich habe eben nur so ein Zinn, also der erste Schluck ist der schlimmste. Der erste, mir sagt, ich habe es noch angewöhnt, meistens umzukippen, in einer Flasche reinzukippen. Dann kann man hintereinander trinken, weil man dann nicht absetzen muss. Mhm. Weil wenn man absetzt, hat man so einen Geschmack, das schmeckt nach Heu. Aber ich kann ein Glas doch auch in einem Zug durchtrinken, wegtrinken. Muss ich auch nicht absetzen. Kannst du. Du trinkst Bier, ich nicht. Der Bier trinke ich hier nicht. Ich trinke aus einem Bierglas. Aber ich trinke kein Bier. Also wie gesagt, ich habe allgemein Probleme, aus Gläsern zu trinken. Also ich bin ein sehr schlechter Trinker. Okay. Wie schmeckt es? Wie Heu. Wie Heu. Das klingt ja erstmal ganz sympathisch oder ganz angenehm. Ja, weiß nicht. Aber dennoch ist es dir unangenehm, der erste Schluck, sagst du. Ja. Weil es dir doch ein bisschen eklig ist? Finde ich schon. Mhm. Das ist ja auch, wenn ich die auf der Haut auftrage, zum Beispiel mit einem Wattetupfer irgendwie so, man riecht ja trotzdem, wenn es ja eigentlich Urin ist. Also trotz des langjährigen Gebrauches jetzt, ist es immer noch irgendwie eine Überwindung für dich, das zu machen. Ja, auf alle Fälle. So, jetzt nehmen wir mal an, du hast eine Allergie, eine Sonnenallergie, wie du es gerade gesagt hast. Wie viele Tage trinkst du dann den Urin? Also ich habe das, wenn ich so nachdenke, immer so 5 Tage bloß nehmen brauchen. Fünf Mit einreiben vorher und eben trinken, ja. Trinkst du dann nur einmal am Tag, also morgens? Nur morgens, ja. Und reibst dich auch dann noch mit dem Urin ein, im ganzen Körper? Na, da, wo ich die Stellen habe. Nur, nur die Stellen, die davon betroffen sind. Ja. Mhm. Bei welchen Beschwernissen wendest du diese Therapie auch noch an? Na, wenn ich Entzündungen habe, zum Beispiel im Mund oder irgendwie so. Also alles, was mit Entzündung zu tun hat, wo ich dann mit spüle. Also Hals, den Mund auf. Die klassischen Erkältungshalsschmerzen, Vereiterungen im Hals. Ja, genau. Oder wenn ich, was ich zum Beispiel auch schon gemacht habe, ist, wenn ich erkältet, wie du schon sagtest, Erkältung, darf ich vergessen, mache ich auch sogar Nasentropfen von. Also so, dass ich das als Nasentropfen dann auch verwende. Ach so, als Dämpfe. Du träufelst dir nicht die Tröpfchen in die Nase. Doch. Mache ich dann auch. Ja. Dann nehme ich die ganz normale Pipette, die wir jetzt mal Nasentropfen hier auch haben. Und dann tropfe ich mir das ganz genau so auch in der Nase rein. Sodass das, also, wie gesagt, aber es wirkt. Ja, nun ist das ja in der Tat ein sehr, sehr, sehr altes, ich glaube, asiatisch-indisches Heilmittel. Über Jahrtausende schon probiert. Nur bei uns sehr tabuisiert. Es kam Deutschland, glaube ich, sehr in die Öffentlichkeit durch die Kollegin Carmen Thomas vor 20, 25, 30 Jahren. Weiß gar nicht, wie lange das her ist. Hat die mir eine Kollegin schon erzählt, aber weiß ich gar nicht. Ja, so war das. Wirkt es denn bei dir immer? Ja, aber ich kriege meine Kinder nicht dazu. Also meine Kinder ekeln sich davor. Auch, aber, genau, ganz schlimm. Die Frage ist immer, sehen Sie, dass es mir hilft. Ja, die Frage bei solchen naturorientierten Sachen ist ja immer, ab wann wirkt es wirklich oder ist es nur irgendwie vielleicht doch eine Einbildung und es würde von alleine auch weggehen, wenn ich 3-4 Tage einfach warten würde? Ich habe schon mal Tabletten gegen diese Allergie genommen und das hat nichts gewirkt. Mhm. Und dann habe ich mir nicht weiter zu helfen gewusst und daraufhin habe ich dann angefangen mit dem Urin. Aber bei Entzündung, und dann ist immer auch die Frage, bis wohin wirkt es oder wo muss man dann doch ein Antibiotikum zum Beispiel nehmen? Wenn ich eine starke eine Angina habe, eine starke Halsvereiterung. Habe ich noch nicht nehmen müssen, weiß ich nicht. Mhm. Also bei dir ist es so, dass es eher so, ich sag mal so kleinere Beschwerlichkeiten sind. Nee, die waren schon richtig groß. Ich hatte richtig große Plasseln gehabt, also auf der Haut. Auf der Haut. Also, ja. Also ist dann wirklich schon extrem, wo man dann nicht mehr weiß, ob wie gesagt, das dadurch habe ich auch eigentlich angefangen, weil ich nicht mehr wusste, was ich für Medikamente nehmen sollte, weil nichts gewirkt hatte. Und daraufhin habe ich damit angefangen und ja, und seitdem spüre ich eben drauf. Wie bist du denn damals drauf gekommen? Ich glaube, ich habe es irgendwann mal vor Jahren gelesen, denke ich mal. Und meine Oma, die war eigentlich auch so weltbewegt in der Hinsicht. Ich glaube, die hat auch dann, hat die mal angefangen damit bei uns als Kind. Weiß ich nicht mehr so genau, aber ich zumindest wusste ich dann, dass ich das mal ausprobieren müsste. Mhm. Also, war es am Anfang eine große Überwindung? Ja, da war es noch schlimmer gewesen, weil ich nicht wusste, dass der Urin da sauber sein musste. Dass der Urin sauber sein musste? Wie meinst du das? Ja, so dass da eben keine Fette und sowas mit drin sein mussten. Also ich hatte mir das erst alleine rausklamüsern müssen, dass der Urin eben dann nicht so extrem schmeckt. Also man muss dann schon auf die Ernährung vorher achten? Man muss auf die Ernährung unwahrscheinlich achten. Ja. Man kann ja nicht wild irgendwas normal essen, das geht gar nicht. Also man muss den versuchen, sehr viel, also Obst zu essen und dann eben aber, was eben doch nicht riecht. Verstehe. Also Spargel sollte man dann meiden. Zum um Beispiel. Gottes Willen, ja. Lebst du alleine? Ja, mein Mann ist verstorben. Ah. Mhm. Aber du hast gerade gesagt, die Kinder machen es nicht, weil die es eklig finden. Die finden es eklig, ja. Genau. Und du kannst sie nicht überzeugen? Nein. Ich hab vor Jahren mal versucht, da mein Sohn noch ganz klein war. Der hatte so mit Allergien zu tun gehabt, extrem. Und da dachte ich, wollte ich es mal ausprobieren bei ihm, ob ich es damit auch gelindert kriege bei ihm, aber er hat es gemerkt. Mhm. Jetzt hast du gerade noch eine Bemerkung gemacht zur Inkontinenz. Inkontinenz, ja. Und zwar bin ich schon seit vielen Jahren inkontinent. Sie hat es ja auch letzte Woche schon mal das Thema auch gehabt, ganz extrem. Ja. Da waren ja auch Leute gewesen, die nichts mehr halten konnten. Ich zum Beispiel trage schon ein Band. Was bedeutet das? Inkontinenz, Operation gehabt. Na, da wurde die Blase angehoben. Ja. Mhm. Also so, dass sie hochgenommen wird. Mhm. Und jetzt ist aber mittlerweile lässt das Band wieder ein bisschen nach und ich muss jetzt nehme jetzt Tabletten, damit ich weniger pullern muss. Ah, verstehe. Wann ist diese Operation gemacht worden? Die wurde damals gemacht vor 20 Jahren. Ah, das ist schon länger her. Kann man das denn nochmal eventuell operieren? Das weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass, also ist dann wohl ein bisschen schwieriger, weil sie das Band ja dann wieder kürzen müssten, theoretisch. Also Band heißt, dass die Blase wird mittels eines Bandes irgendwie nach oben gehoben. Nach oben gehoben. Und eher irgendwie befestigt. Und das ist jetzt wieder, hat nachgegeben, ja. Das Band. Hat lässt langsam wieder nach. Hat angefangen wieder nachzulassen. Und was bedeutet das für dich? Hast du zum Beispiel, trägst du immer eine Windel? Ja, manchmal hatte ich dann früher, also bevor ich das Band gar nicht hatte, musste ich eine Windel tragen, immer. Und wie ist das jetzt, nachdem es sich wieder verschlimmert hat? Wie ist es jetzt? Na, trage eine Windel ganz normal. Gibt ganze Tage, muss ich aufpassen, wenn ich immer meine Tabletten vergesse. Aber wie gesagt, es gibt jetzt schon Tabletten, dass man das dann eben nicht mehr ganz so extrem hat. Die federn also das und die bremsen das ein bisschen ab? Die bremsen das ein bisschen aus, ja. Genau. Wärst du denn eventuell bereit, dich nochmal operieren zu lassen? Wenn es wieder schlimmer werden würde, auf alle Fälle, ja. Ja, weil es wahrscheinlich eine große Erleichterung war, nachdem du es damals hast machen lassen. Ich habe mit dem Stuhlgang genauso die Probleme. Ich habe hinten ja schon Tänzgerät drin im Rücken. Ein was für ein Gerät? Ein Tänzgerät. Ein Tänzgerät, was ist das? So ein Stromstimulator, damit der Stuhlgang. Auch, damit ich merke, wenn es kommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel zum Stuhl lang muss, dann muss ich sofort auf Toilette, weil ich kann es nicht zurückhalten. Wie kommt das? Woran liegt das? Ich habe letztens hat mir einer erzählt, kommt von der Wirbelsäule an, wo angeblich wurde ja, das mit der Blase kommt ja von der Schwangerschaften her, weil ich habe 5 Kinder eigentlich. Und dadurch ist das wohl erschlafft. Viele auch sagen auch von der Psyche mit. Also, keine Ahnung, so richtig. Also, ich höre schon, dass du da große Probleme mit hast und dass dich das wahrscheinlich viele Jahre in deinem Leben belastet und jetzt immer noch belastet, aber du scheinst jetzt ganz gut damit umgehen zu können. Ja, man muss ja was erzählen, andere. Man muss sich arrangieren, ja. Ja, genau. Man muss eben immer sehen, wenn eine Toilette in der Nähe ist. Natürlich, ja, klar. Aber das Hauptthema war der Urin. Du kannst nur sagen, ja zu deinem Urin. Er hilft dir und du hast gute Erfahrungen gemacht. Richtig, genau. Marika, vielen Dank für deinen Anruf. Sollte jeder ausprobieren und dann erst sagen, ist eklig. Genau, ich glaube, passieren kann nichts. Man kann nichts Schädliches damit anrichten. Man muss sich nur überwinden oder man ekelt sich vielleicht. Das ist das Einzige, genau, das ist das. Marika, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Wünsche ich Ihnen auch und für dein Team alles Gute. Ne? Passt auf euch auf. Dankeschön, tschüss. Ciao. Ciao. 0800 220 50 50. Unser Thema. Falls ihr gerade reingezappt seid, heißt heute Nacht Körperflüssigkeiten. Ich möchte gerne mit euch über krankheitsbedingte Körperflüssigkeiten sprechen. Vielleicht über Körperflüssigkeiten, die euch sogar therapeutisch helfen, wie auch immer. Oder Körperflüssigkeiten als Fetisch. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Thomas. Thomas ist 28. Hallo Thomas. Ja, hallo. Domian, grüß dich, hier ist der Thomas. Ja, Thomas. Freut mich, dass ich durchgekommen bin. Ich habe ein bisschen ein heikles Thema. Es liegt mir auch schon seit Längerem auf der Seele, weil spricht man eigentlich ungern drüber. Und zwar ist das, ich esse den Kaviar und Natursekt von jungen Damen. Von jung und was? Von jungen Frauen. Von jungen Frauen? Ja. Also du isst den Kot von jungen Frauen? Genau. Und das ist für dich ein sexueller Fetisch? Richtig. Wie kommst du an diesen Kot heran? Also angefangen habe ich damals, ist jetzt glaube ich schon 3,5 Jahre her, da habe ich es im Rahmen eines Videodrehs gemacht. Da haben mich dann eben 2 Frauen angekotet. Was war das für ein Videodreh? Na, sage ich mal, also hier Domina und Sklave, so in die Richtung. Und was man halt so im Internet so auf gängigen Seiten so Femdom und sowas findet. Hast du dich für dieses Video gemeldet oder wie kommt man dazu? Man kann sich dafür melden, ja. Man kann sich dann, da werden in der Regel mal Darsteller gesucht. Und so hast du es gemacht. Ja, genau. So fing das halt an und ja, mittlerweile habe ich mich aber halt von diesem aktiven Darm zurückgezogen und mache das jetzt eben alles über Internet und bestelle die ganzen Sachen. Über Internet? Du bestellst Kot im Internet? Ja, genau. Man kann Kot im Internet bestellen? Ja, es geht tatsächlich. Ich staune auch immer wieder, dass das überhaupt rechtlich geht, aber es funktioniert. Das heißt, es gibt irgendwelche dubiosen Seiten, da kann man sagen, ich will einen Pfund Kot haben? Sind nicht mal dubiose Seiten, das ist ein richtig seriöser Anbieter, also ich nenne jetzt keinen Namen, das ist eigentlich auch der Einzige, der mir bekannt ist. Da werden richtig auch an Staat Mehrwertsteuer alles abgeführt und da kann man dann eben ganz regulär von den Damen, die da inserieren, eben so Sachen wie Natursekt, ja, Kaviar, das heißt, oder getragene Tampons und all so ein Zeug dort zu kaufen und Slips und also sowas, ja. Ja. Das heißt, du siehst die auf den Bildern die Gesichter von den Frauen, von denen angeblich der Code kommt. Naja, das ist das Schöne bei der Seite. Man kann sich dann, man schreibt sich mit denen. Die sind alle geprüft, die sind alle echt. Und dann ist es in der Regel so, dass geprüft. Man dann... Von wem sind die geprüft? Vom TÜV? Nein, von dem Anbieter dort. Ja, okay, gut. Geprüft und, in Anführungszeichen. Und es ist dann eben so... Man bestellt dann eben noch ein Video mit dazu und dann sieht man eben auch wirklich, dass das auch wirklich stimmt, weil man kann das ja dann vergleichen. So, jetzt bestellst du. Wie viel bestellst du? Na, in der Regel halt einen Toilettengang. Also es gibt auch Leute, die, keine Ahnung, da gibt es manchmal Big Boxen, wo die dann sagen, ich will jetzt hier gleich 10 Portionen oder sowas haben. Wie viel, vom Gewicht her, wie viel ist das dann so ungefähr? Boah, ich habe das noch nie gewogen, weil es halt ein normaler... Also, weiß nicht, 200 Gramm oder? Ihr Lieben, wir müssen jetzt alle sehr tapfer sein, weil ich glaube, dem einen oder anderen kommt es gerade hoch. Aber wir reden jetzt über ein Phänomen, was es offensichtlich gibt unter uns Menschen. Und da wollen wir jetzt auch ganz offen drüber reden. Ja. Die Konsistenz des Kots ist breiig, hart oder wie? Na, das variiert. Also man kann das je nach Vorliebe direkt bestellen. Oder man lässt sich halt eben überraschen. Und, welche Vorlieben kann man da bestellen? Keine Ahnung. Also man kann flüssig bestellen, man kann hart bestellen. Ja, es gibt echt alles. Also es gibt da Mädels, die haben da, glaube ich, alleine unter der Rubrik Kaviar, keine Ahnung, dort 20 verschiedene Produkte drin. In allen Sorten und Varianten, eben was sie vorher gegessen haben. Und kann man ich muss eben dazu sagen, ich bin halt auch gerade noch einsteigen. Ich muss jetzt gerade lachen. Kann man auch vegetarisch bestellen? Ja, ja, kann man auch. Wirklich? Vegetarisch, vegan gibt's alles. Okay, du bestellst eine Portion. Wie wird diese Portion zu dir geliefert? In einem Döschen, in einer Plastiktüte oder wie? Ja, ja, in einer Dose, richtig ordentlich verschweißt, das ganze Ding. Dann ist es halt sinnvoll, wenn man dann irgendwie Expressversand wählt, dass es dann im nächsten Tag gleich da ist. Wie lange hält diese Substanz eigentlich, bevor die noch schlechter wird, als sie schon schlecht ist? Also bis jetzt, ich habe noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Das sah immer noch, sage ich mal, so einigermaßen gut aus, wo das eben ankam. Und man sollte halt natürlich darauf achten, im Sommer bestellen ist recht ungünstig. Verstehe. Weil da helfen auch alle Kühlakkus nichts. Also das sollte man dann lieber bleiben lassen. Deswegen bevorzugt dann halt immer in der kalten Jahreszeit. Was kostet eine Portion? Also gibt's so für 40 Euro. 40 Euro? Ja, und wenn man dann eben noch ein Video dazu haben will, dann wird's eben noch ein bisschen teurer, sag ich mal, dann ist man so bei... So, wir spielen das durch. Also. Jetzt kommt dieses Päckchen zu dir nach Hause. Du erwartest das vielleicht schon, weil du weißt, dass du es bestellt hast. Was tust du dann? Ja, dann mache ich eben das Päckchen auf, guck mir zunächst eben das Video an. Ja, und dann nehme ich mir eben die Dose und fange das dann eben an, auf verschiedenste Art und Weise zu verzehren. So läuft das. Tust du es auf einen Teller? Bereitest du es irgendwie noch? Legst du es auf einen Teller oder nimmst du es aus dieser Plastiktüte, aus der Dose? Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin da auch noch, also da gibt es wahrscheinlich richtig erfahrene Leute, die das regelmäßig betreiben. Ich bin auch noch blutiger Anfänger, sage ich mal. Ich habe jetzt ungefähr vielleicht bei 7 Damen oder so bis jetzt bestellt. Und auch immer halt in riesengroßen Abständen. Also ich mache das eher selten. Okay, diese 7-8 Mal, wie hast du es gemacht? Aus der Plastiktüte direkt rausgelöffelt? Na, teilweise, keine Ahnung, einmal hatte ich ein Glas gehabt, dann habe ich mir halt einen Löffel genommen und habe das dann versucht zu essen. Aber das geht halt meistens nicht, weil dann eben dein Mitarbeiter, der hat es vorhin schon gesagt, ja, man hat dann eben so einen natürlichen Reflex, dass man das eigentlich gar nicht zu sich nehmen kann. Weil es so unfassbar ekelhaft ist. Ja, genau, also der Aber bei dir muss das ja, bei dir muss es ja anders sein. Bei dir, du empfindest das doch offensichtlich nicht als unfassbar ekelhaft, sonst würdest du das gar nicht machen. Na, mittlerweile nicht mehr. Was ist denn mit dem, wenn das Ding aufmachst, also wir müssen so offen drüber reden, wenn das Ding aufmachst und dir dampft dieser Geruch entgegen, was ist das, was passiert da in dir? Na, da mache ich es dann jetzt mittlerweile schon meistens so, wenn ich den Deckel hier aufmache, dann nehme ich erstmal ein bisschen Abstand und dann... Also doch Ekel. Ja, klar, Ekel ist immer dabei zum Anfang, also... So, okay, und dann nimmst du eine Gabel oder einen Löffel oder irgendwie und dann esse ich das. Und jetzt mittlerweile war ich dann das letzte Mal schon so weit, da habe ich es dann eben, weil ich dann teilweise auch ein bisschen devot veranlagt bin, dann habe ich eben mal eine neue Spielart ausprobiert, habe mir das dann eben in einen Hundenapf getan und habe das aus dem Napf selber gegessen. Ich weiß Klingt nicht. Doof, ist aber so. Du isst es pur oder mischst du irgendwas Verträgliches darunter? Ich habe es auch mal gemischt, wo ich dann eben, da gibt es dann auch diverse Videos im Internet, wo man das dann wieder sehen konnte, dass die Leute das in irgendwelche Backwaren mit einrühren. Also aber du hast Schokomuffins oder sowas zum Beispiel. Okay, aber du isst es pur. Isst du die ganze Portion auf? Nee, also das habe ich bis jetzt ist mir noch nie gelungen. Wie viel isst du? Naja, so in der Regel waren es jetzt meistens nur so, keine Ahnung, 3-4 Happen oder so und dann war auch schon wieder gut gewesen. Was macht das mit deiner Sexualität, wenn du das isst? Ja, das ist das Riesenproblem und deswegen rufe ich mich ja, da wollte ich jetzt nämlich eigentlich drauf hinaus. Ich habe das halt schon ziemlich lange, diesen Fetisch, habe da auch immer wieder versucht von wegzukommen, aber ich komme da eben nicht von weg und habe dann jetzt eben irgendwann angefangen, okay, gehst du offen damit um, lebst das aktiv aus. Und seitdem, muss ich sagen, geht es mir persönlich deutlich besser. Du lebst das aktiv aus. Das heißt, du, das haben wir gerade gehört, du isst das, du löffelst es, du nimmst es vielleicht aus einem Hundenapf zu dir. Genau. Erregt es sich? Hast du einen irrigierten Penis dabei? Ja. Onanierst du dabei? Habe ich auch schon gemacht, ja. Läuft ein Pornovideo dabei? Na, meistens gucke ich mir dann eben die Produktionsvideos von den Mädels an, wo die dann eben gedreht haben, wo das die Produktion, sag ich mal, vom Kaviar und oder gucke mir halt die Bilder an, die man da so im Internet von denen gefunden hat. Aber es ist so, damit ich es richtig verstehe, dass es eine direkte Verbindung gibt zwischen diesem, wie du es nennst, Kaviar und einer sexuellen Erregung. Ja. Das heißt, das, was dich am Anfang vielleicht anekelt, ist auch verbunden mit einem Thrill, dass du scharf dadurch wirst? Genau. Thomas, nun ist das doch verbunden mit einem ungeheuren Gesundheitsrisiko, was du da tust. Du kannst schwer krank dadurch werden. Mhm. Weißt du das? Naja, also ich habe da bis jetzt noch nichts... so in der Regel in der Richtung Negatives ist gelesen. Also, naja, also entschuldige, es ist Kot, es ist voller Keime, voller Dinge, die deinem Körper schaden können. Ich weiß nicht, wie viele Erkrankungen, Lebererkrankungen oder was weiß ich, du dir da holen kannst. Naja, es gibt aber auch nachweislich, gibt so Sachen, wo Leuten, wenn bei denen irgendwas im Darm nicht hinhaut, dann wird denen Kot von anderen Menschen transplantiert, dass dort eben das wieder in Gang kommt. Also ja, so schädlich kann das nicht sein. Okay, das ist aber was ganz anderes. Du isst es ja. Du nimmst es ja von oben zu dir und es kommt in deinen Magentrakt hinein. Ja, also ich habe auch gelesen, man kann es auch, also diese Transplantation von dem Code könnte man ja auch über den Mund machen, aber das macht halt keiner, weil es keiner hinkriegt. Also ich gehe davon aus, dass du in einem hohen Risiko, in einem hohen Gesundheitsrisiko lebst, wenn du das machst. Also wie gesagt, mir ist da bis jetzt noch nichts von zu Ohren gekommen. Ich hatte einmal eine Situation, wo es mir dann danach richtig dreckig ging, wo ich dann auch mich mehrmals übergeben musste. Da habe ich dann wirklich unter Zwang auch mal von zwei Mädels dann den Code zu mir genommen. Das bekam mir dann wirklich nicht so gut. Und seitdem habe ich das ja eigentlich dann stark zurückgefahren und mache es immer so weit, wie es eben geht. Wenn du das gemacht hast... Was passiert danach mit deiner Mundhygiene? Putzt du dir die Zähne? Ja, natürlich. Also ich wollte eigentlich auch sagen, weshalb ich das anrufe. Ich glaube, viele Leute denken immer, das sind so total abgefahrene Typen, die das machen. Aber ich bin eigentlich ein ganz normaler Typ, der normal mit Leuten rausgeht, feiern geht. Thomas. Bald ist ja wieder Männertag, da fahre ich durch die Gegend und ich habe eigentlich ein ganz normales Leben, aber das ist halt eben so, was ich im Geheimen auslebe. Ja, das ist mir völlig klar. Ich glaube, ich weiß nicht, wie weit es verbreitet ist, aber ich glaube, dass es diesen Fetisch öfter gibt und ich bin völlig deiner Meinung, dass das ganz nach außen ganz normale Leute sind, die den praktizieren. Ja. Bist du in einer Beziehung? Nee, leider nicht. Warst du in einer Beziehung, während du das jetzt praktizierst? Gab es da... Ich war noch nie in einer Beziehung, weil ich eigentlich, sage ich mal, seitdem ich klein bin, habe ich glaube ich, irgendwie ja, diese gestörte Sexualität, also das fing, glaube ich, schon bei mir im Kindergartenalter an. Und zog sich dann so eigentlich durch mein ganzes Leben. Aber ich hatte halt immer, ich konnte das immer gut vertragen und kam deswegen auch mit allen Leuten ganz normal klar. Aber es hat mich halt persönlich immer extremst belastet. Das heißt, du hast noch nie eine Liebe erlebt? Nee, leider nicht. Warst du denn mal verliebt? Naja, nicht so, an und für sich nicht so richtig. Es gab mal ein paar Mädels, wo man dann so sagt, oh ja, wäre schön, aber... Vermisst du das? Auf jeden Fall. Also ich würde mir schon, bin jetzt auch so in dem Alter, wo man dann eigentlich langsam mal so Familie gründen müsste und ich hätte das auf jeden Fall alles sehr gerne. Nur schließt sich das aneinander aus. Dieser Fetisch, den du hast und ein Liebesglück und eine Familie, das kannst du vergessen. Genau. Also ich gehe jetzt damit auch nicht hausieren. Also ich sage jetzt, wenn ich jetzt in den Club gehe und mit den Mädels quatsche, dann mache ich das normal wie der andere auch. Würde ich wahrscheinlich auch nie zur Sprache bringen, weil da würde ich immer auf Ablehnung stoßen. Die Leute sind geschockt, natürlich. Das heißt, wie viele Leute jetzt gerade geschockt sind, während wir uns hier unterhalten. Aber ich wollte halt unbedingt mal anrufen, weil das Thema, ich habe das noch nie irgendwo mal öffentlich... Wir haben hier schon drüber gesprochen, aber selten, auch nicht so sehr oft. Mir fällt gerade noch was ein, wenn du sagst, du brauchst es nicht ganz auf, verwahrst du das dann auf oder schmeißt du es weg? Den Rest meistens weg, also ab in die Toilette und dann. Also Thomas, ich glaube, das ist eine tiefgründige Perversion der Sexualität, die du da lebst. Ja. Eine wirkliche Perversion, die eigentlich auch schon ins Pathologische hineingeht, also ins Krankhafte. Ich weiß nicht, ob es so schlimm ist, weil man schadet da keinem damit. Also es gibt ganz anderes. Ja, natürlich. Du schadest keinem anderen. Das ist mir völlig klar. Aber du schadest dir damit. Du hast gerade gesagt, dass du einen Traum hast. Du hättest gerne eine Liebe, du hättest vielleicht eine innige Beziehung zu einer Frau oder irgendwann eine Familie. Dieser Weg ist blockiert durch diese Obsession. Und das wäre für mich jetzt schon Grund genug, an deiner Stelle zu sagen, ich versuche jetzt etwas daran mal zu ändern. Ich versuche herauszubekommen, warum ist das so? Warum gleite ich in diese krasse Perversion? Das kannst du natürlich im Rahmen einer Sexualtherapie für dich wahrscheinlich gut herausbekommen oder bearbeiten. Ich habe es halt schon seit frühester Kindheit und ich kann mir nicht vorstellen, dass es dafür irgendeinen Auslöser gibt. Es steckt halt einfach mehr drin und ich habe dann halt irgendwann gemerkt, je offensiver ich damit umgehe, desto wohler fühle ich mich eigentlich und kann auch wieder offener mit Mädels reden. Also das ist irgendwie komisch. Aber du bist ja ambivalent, wie ich das jetzt gerade höre. Du sagst, ich kann da oft, wenn ich offensiv damit umgehe, geht's mir ganz gut. Andererseits kann ich das aber nicht leben, was mein Traum bedeutet. Stimmt das? Naja, Traum wäre ja in dem Fall eine Freundin, ja. Genau. Aber würde ich zum Beispiel auch darauf verzichten. Also das würde ich dann, weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich eine Freundin hätte, dann würde ich das wahrscheinlich nicht mehr leben, weil dann habe ich andere sexuelle Reize dann an der Freundin, die man dann Dennoch, Thomas, ich rate dir dringend, diesen Weg über eine Sexualtherapie zu gehen. Dass wenn dir eine Frau begegnet, die du liebst, wird dir der Weg leichter fallen, in ein relativ normales Sexualleben zu gehen, als wenn du es jetzt einfach so darauf ankommen lässt. Ich kann dir gerne noch ein Gespräch, zumindest einfach ein Infogespräch mit meinem Psychologen anbieten. Das kann ja nicht schaden. Der, okay. Der kann dir die eine oder andere Adresse noch geben von Fachleuten und du kannst für dich entscheiden, wann und ob du diesen Weg gehst. Mhm. Sollen wir es so machen? Ja, können wir so machen. So machen wir es, Thomas. Dann bitte Alles ich klar. dich jetzt aufzulegen und der Jürgen ruft dich gleich an. Ja, ich danke dir, Thomas. Alles Gute, auf Wiederhören. Ciao. Puh. Jetzt müssen wir erstmal durchatmen. Hier ist Renate, 64. Guten Morgen, Renate. Ja, guten Morgen, Jürgen. Wie geht's dir nach dem Gespräch? Mies, ganz mies. Ich hätte, wenn ich nicht versprochen, am Apparat zu bleiben, hätte ich, glaube ich, aufgelegt. Hast du das schon mal gehört, sowas? Gehört, ja, durch deine Sendung, die gucke ich ja jedes Mal. Aber jetzt so live nochmal, das war schon ganz schön heftig. Mhm. Wenn ich mir alleine vorstelle, ich sollte dem einen Kuss geben. Mhm. Boah. Ja, in der Tat. Tut mir leid. Ja. Also wir atmen mal durch, nochmal gemeinsam. Und ich freue mich, dass du da bist, Renate. Und jetzt machen wir einen Strich und kommen Strich drunter unter das Gespräch und kommen zu dir und zu deinem Aspekt des Themas Körperflüssigkeiten. Ja. Ich ekel mich vor sämtlichen Körperflüssigkeiten. Deinen eigenen? Nein. Nein. Meine eigenen gehen noch. Da kann ich mich ja waschen, duschen oder wie auch immer. Aber wenn ich jetzt unterwegs bin und ich sollte jemanden die Hand geben, habe ich Probleme mit. Ach du lieber Gott, dann war das Gespräch ja ganz heftig für dich, wenn du sogar da sehr, sehr empfindlich bist. Ja. Also ja. Dich ekeln alle Körperflüssigkeiten von anderen Menschen. Ja. Schweiß zum Beispiel. Ja, ganz schlimm. Wenn du im Sommer in der Straßenbahn oder in der U-Bahn stehst und alle dampfen neben dir. Ich habe Gott sei Dank früh meinen Führerschein gemacht und fahre Auto. Aber für mich war es auch eine Qual, beispielsweise, wenn jemand, wie ich früher noch geflogen bin, wenn jemand genossen hat, niesen musste und ich habe da Spritze abgekriegt. Was tust du das? Nein, ich bin häusliche Alten- und Krankenpflegerin. Aber ich bin in Berlin habe ich gearbeitet beim Senat und da musste ich die erste Zeit immer fliegen, jedes Wochenende. Ach so, okay. Mhm. Und wenn da jemand erkältet war oder so und dann musste man warten, bis man losgeschnallt wurde und konnte nicht gleich, weil sich da die Waschzwänge entwickelt haben bei mir, konnte ich nicht gleich. Ja, welche Körperflüssigkeiten der anderen Menschen oder Ausdünstungen der anderen Menschen findest du am allerekelhaftesten? Sperma. Sperma? Ja. Warst du mal verheiratet? Ja. Bist du es nicht mehr im Moment? Nee, Gott sei Dank bin ich glücklich geschieden. Wie lange warst du verheiratet? 10 Jahre. Und das waren 10 Jahre zu viel. Ich gehe mal davon aus, dass in diesen 10 Jahren auch Sex stattgefunden hat zwischen dir und deinem Partner. Gott sei Dank ist er immer fremdgegangen. Also wenn er nicht gespurt hatte, musste ich drunter leiden. Aber ich habe 2 Kinder und 2 Fehlgeburten und ich hätte gerne noch mehr Kinder gehabt. Dafür hätte ich auch gerne Sex ertragen. Mhm. Aber leider habe ich nur 2. 2? Zwerge, ein Mädchen, ein Junge. Ein Mädchen, ein Junge, ja. Wie alt sind die? Mhm. Die sind 37 und 35. Ja. Mhm. Warum der besondere Ekel vor Sperma? Ich bin ab meinem 3. Geburtstag, hatten wir schon mal gesprochen, sexuell missbraucht worden über 23 Jahre von 2 Tätern. Okay, dann verstehe ich das. Und dadurch bin ich auch inkontinent geworden. Das meinten zumindest die Ärzte. Ihr habt vorhin schon über das TVT-Bändchen gesprochen. Mhm. Habe ich auch gehabt. In der Zeit ging es mir recht gut, bis zu dem Unfall, dass mir ein Pflegedienst auf der Tankstelle in die Seite gefahren ist. Ein Pflegedienst? Ja. Das ist ja absurd. Ja, die hat gewendet auf der Tankstelle und ist mir in die Seite reingefahren. Und da hatte ich das Gefühl, weil das ist so eine Art Klettband, das TVT-Bändchen, dass ich eine Drahtbürste im Schoß hatte. Mhm. Und dann habe ich die Ärzte überredet, das hat einige Jahre gedauert, mir ein 2. TVT-Bändchen zu setzen. Mhm. Ich bin aber auch hochgradige Allergikerin, habe einige allergische Schocks hinter mir. Und da hat man festgestellt, ich bin allergisch auf diese TVT-Bändchen. Mhm. Und die wurden mir dann beide entfernt. Das heißt, somit bin ich jetzt noch schlimmer inkontinent. Das heißt, du bist auch auf eine Windel angewiesen, wenn du rausgehst? Ja. Ja. Ja. Bezieht nicht sich nur, das wenn ich rausgehe. Auch zu Hause? Für die Nacht. Ich habe für die Nacht eine richtig heftige Windel, also mit Plastik vorne rüber und Löschen drüber. Mhm. Und am Tage habe ich eine etwas dickere Windel, die, wo ich auch einige mitnehmen muss, weil ich sonst durchnässe. Ne? Es geht ausschließlich um den Urin, den du nicht halten kannst. Ja. Ja. Wie sehr schränkt dir allein diese Sache dein Leben ein? Die schränkt mich sehr ein, weil ich stehe also dauernd vom Waschbecken und wasche mich, weil ich denke, ich stinke nach Urin. Mhm. Dann ist es sehr peinlich, wenn ich zur Massage muss, dass ich eine Windel trage. Dann hat die Krankenkasse, weil ich das ja verschrieben kriege, das kann man sonst gar nicht von meiner Grundsicherung zahlen, hat die Krankenkasse jetzt den Zulieferer gewechselt und die verschreiben Bauch oder schicken mir Bauchbinden und da bin ich also ziemlich verärgert drüber. Ich muss dann Auskunft geben über meine Inkontinenz, warum und wieso und weshalb dann sind die so groß, dass die dermaßen auftragen. Was sind Bauchbinden? Das muss ich dir vorstellen, die Einlagen, die ich, wenn ich rausgehe, trage, die sind so schlimm, dass ich vorne am Bauch ungefähr 10 cm hoch habe und am Hintern auch. Mhm. Wenn man dann eine Jeans trägt, ist doch toll, wenn das so auffällig ist, dass jeder quasi den Finger auf einen zeigt. Mhm. Inkontinent. Wie oft musst du es eigentlich am Tag wechseln, die Windeln? 5-6 Mal. 5-6 Mal. Es gibt nie eine Ruhephase mal. Selbst in der Nacht, wie du sagst, hast du es auch. Ja. Das heißt, du lebst immer mit diesem Gedanken, ich muss darauf achten, hoffentlich ist es nicht wieder so weit, hoffentlich merkt es niemand, hoffentlich rieche ich nicht und so weiter. Genau. Und dann habe ich ja noch die COPD. Und da hustet man eben einmal öfter und jedes Mal geht dann Urin ab. Ja, genau. Das heißt, man versucht auch nicht zu husten. Läuft man gleich zur Toilette, um das zu wechseln. Eigentlich, wie du es jetzt beschreibst, Renate, ist das so eine Erkrankung, wo man sich eher zurückzieht und die Menschen meidet. Ist das so bei dir? Genau. Ich bin also nur noch mit 3 oder 4 Freundinnen unterwegs. Die wissen Bescheid. Und, ja, die wissen das. Und eine davon ist auch inkontinent und von daher kann man denn auch mal lachen drüber. Du hast gerade gesagt, da fiel das Wort Waschzwang. Ist das bei dir, ist das alles miteinander verbunden, dass du auch einen Waschzwang hast? Ja, ich denke. Wie macht sich der Waschzwang bei dir bemerkbar? Wenn irgendetwas ist, muss ich los und mich waschen. Zum Beispiel bin ich gestern bei einer Massage gewesen, meine Haare waren durch die Fango durchgeschwitzt, muss ich, wenn ich zu Hause bin, sofort unter die Dusche. Also ist mit Hände, Händewaschen ist es nicht getan? Doch, nee, mit Händewaschen ist es nicht immer getan. Wie war das, du sagst, du hast 2 Kinder. Die Kinder waren mal klein. Kinder machen die Hose, Kinder schwitzen und so weiter. Fandest du das auch eklig bei den Kindern? Nein. Das nicht? Nein. Meine Kinder liebe ich über alles, wobei ich zu meiner Tochter leider keinen Kontakt habe. Die ist beim Vater geblieben. Und da macht es mir auch nichts aus. Auch meine Enkelkinder macht es mir überhaupt nichts aus. Im Gegenteil, da bin ich so ganz normal gewesen, dass die Kinder, ich war das andere Extrem. Meine Kinder durften sich schmutzig machen und alles. Aber dann habe ich sie hinterher wieder geschrubbt und total umgezogen. Ach so. Ja, und dass meine Kinderärztin, mit der ich mich angefreundet habe, schon gesagt hat, du pflegst deine Kinder krank, lass sie doch mal richtig dreckig werden. Ich sage, die machen sich doch dreckig, ich habe doch nichts dagegen. Mhm. Nur eben, ich mag keine schmutzigen Kinder. Ist es denn trotzdem gut gegangen mit den Kindern? Ja, die sind alle prächtig, beide. Nein, ich meine, oder haben sie auch so einen Zwang übernommen im Erwachsenwerden? Nee, das nicht. Aber wo man frühzeitig dran arbeiten soll, wenn man eine Missbraucherfahrung hat, dass man das nicht überlastet auf die Kinder. Mhm. Aber ich habe die Vermutung, dass, beziehungsweise weiß ich auch, dass meine Geschichte auch auf meine Kinder übergelappt hat. Und darum kann ich nur an alle Mütter und alle Väter applaudieren, wenn ihr das Missgeschick habt, dass ihr missbraucht worden seid, arbeitet dafür, dass ihr eure Kinder besser schützen könnt. Mhm. Also hätte ich das erfahren, als das damals passiert ist und ich erst jetzt, dass meine Kinder missbraucht worden ist, hätte ich Frau Bachmeier gespielt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Deine Kinder sind auch missbraucht worden? Ja. Und ich von wem? Ich habe zwar versprochen, da nicht drüber zu sprechen, meine Kinder sind von der Schule her verschickt worden. Darum will ich da ja auch nicht eingehen, weil sonst kriege ich Ärger mit meinem Kind. Und ich habe dieser Schule und den Menschen vertraut und da sind, hat mein Sohn mir erzählt, 80% aller Kinder, die verschickt worden sind, missbraucht zurückgekommen. Das ist ja dramatisch. Ja, und ich wäre, als ich das gehört habe, ich wollte sofort zur Schule hingehen und die zur Rechenschaft ziehen, aber ich habe versprochen, nichts zu tun. Und dann... Liebe Renate, ich würde dieses Thema gerne quasi im Hintergrund nochmal mit dir vertiefen oder dass wir das mit dir vertiefen. Weil das würde ich mich drüber freuen. Ja, weil das gehört, passt nicht so richtig zu unserem Thema und ich merke, du möchtest da ja auch nicht so ganz offen drüber sprechen, aber da muss man drüber sprechen, finde ich. Deshalb danke ich dir, dass du zu unserem Thema angerufen hast und der Jürgen, unser Psychologe, ruft dich jetzt gleich nochmal zurück und dann könnt ihr über diese andere Thematik ausführlich sprechen. Da bedanke ich mich recht herzlich drüber. Ich wünsche dir von Herzen, Renate, dass du tapfer weiter damit gut umgehen kannst, was dich alles so belastet. Das tut mir wirklich sehr leid, das muss ich sagen. Ich kämpfe. Ja. Kämpfe weiter und ich wünsche dir alles Gute und wir melden uns gleich wieder. Ja, ich danke dir von Herzen. Ne? Und schade, dass du aufhörst und schade, dass du immer so lange Urlaub machst, was ich dir von Herzen gönne. Aber dann vermissen meine Katze und ich dich. Ja, naja, noch ein bisschen bin ich ja da. Gott sei Dank. Liebe Renate, alles Gute. Ja, tschüss, ciao. Ich dir auch. Danke, tschüss. 1:42 Uhr haben wir. Unser Thema heute Nacht heißt Körperflüssigkeiten. Ich möchte gerne mit euch über Körperflüssigkeiten reden, unter denen ihr vielleicht leidet oder Körperflüssigkeiten, die für euch einen Fetisch darstellen. 0800 220 50 50. Hier ist Christian, 23. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen, Domian. Hallo Christian, du hast auch zum Thema Körperflüssigkeiten angerufen. Warum? Genau, ich habe Willebrand-Syndrom. Das ist eine Form von einem Bluter. Ah, ja genau. Sag nur mal, wie nennt man es genau? Willebrand-Syndrom. Ja. Mhm. Das heißt, ich blute an den Schleimhäuten, krieg halt leichter Blutungen. Schleimhäuten heißt im Mund, im Analbereich. Analbereich, in Augen, Nase, Magen. Im Magen auch? Ja. Oder zum Beispiel Knie, Schleimbeutel, Sprunggelenk. Mhm. Ja. Wann kommt es zu diesen Blutungen? Also zum Beispiel Nasenbluten habe ich häufiger. Mhm. Das kommt ganz plötzlich. Man kann es verödeln lassen, das bringt bei mir allerdings nicht viel, weil ich halt eben diese Blutungsneigung habe. Mhm. Die du von Geburt wahrscheinlich an hast? Ja, genau. Ja. Und das ist halt gerade sehr schwierig so vor Operationen oder während Operationen. Ja, was also macht man, wenn du jetzt zum Beispiel an eine normalen Sache operiert werden musst, Leistenbruch, Blinddarm, sowas. Ja. Wie bereitet man dich auf so eine Operation vor? Also ich muss diese Operation in einem Universitätsklinikum machen, das ist Pflicht, also in einem ganz großen Krankenhaus. Mit einer Gerinnungsambulanz. Mit einer was? Einer? Gerinnungsambulanz. Gerinnungsambulanz, ja. Genau. Da werden die Willebrand-Faktoren gemessen. Das sind die Faktoren, die dein Blut gerinnen lassen. Mhm. Und bei mir ist dieser Faktor sehr niedrig und zerstört. Mhm. Also der ist bei mir praktisch nicht vorhanden. Mhm. Und wenn der getestet ist, wird aufgrund vom Körpergewicht berechnet, wie viel Medikamente ich bekomme. Damit und die Gerinnung dann kurzfristig funktioniert? Genau. Mhm. Und das wird dann alle 2-3 Stunden vor und während der Operation gegeben. Mhm. Und dann hofft man, dass es nicht blutet. Bist du schon mal operiert worden? Ja, dreimal. Dreimal, an was? Zweimal an den Zähnen, Weisheitszahn-OP. Ja. Und einmal am Sprunggelenk. Mhm. Das heißt also, selbst so eine Zahngeschichte, die ja eigentlich eine Kleinigkeit ist für einen... Ist bei mir ein großer Akt. Dafür musst du in die Uniklinik? Ja. Mhm. Genau. Und ist es denn gut gegangen? Ja, also die Sprunggelenkoperation ja, hat allerdings während der Operation geblutet, weil da irgendwie was nicht richtig geklappt hat von den Medikamenten her, ich weiß es nicht. Mhm. Und die Zahnoperation war auch eine Vollkatastrophe. Aber wie kriegt man das denn dann, wenn es trotz der Behandlung in einer Universitätsklinik nicht funktioniert während der Operation, wie kriegt man denn das Bluten dann in den Griff? Indem man entweder den Blutmann, also beim Sprunggelenk war es so, dass man mir das Blut abgeklemmt hat mit einer Manschette. Mhm. Oder man spritzt halt mehr Gerinnungsmittel. Mhm. Wie sieht denn das so im normalen, im Alltagsleben aus? Auf was musst du besonders achten? Also bei mir ist es so, ich bin Koch vom Beruf. Ja. Und ich muss halt gerade in der Arbeit aufpassen, mit Messern. Ja, genau, natürlich. Also bei mir ist es zwar nicht so wie beim Blutern, dass es halt, wenn ich mich schneide, dass es nicht mehr aufhört, aber es dauert sehr lange, bis es aufhört. Und ich habe auch so einen Notfallausweis immer dabei, wo eben draufsteht, Willebrand, Patient mit Notfallnummern und Medikamentenangaben. Ja. Das Problem ist halt bei Willebrand-Patienten, dass wir keine Notfallmedikamente kriegen, weil die speziell gekühlt werden müssen. Ach so, da muss man in die Klinik. Genau. Das heißt, du musst auch immer in der Nähe... Das Problem ist halt, da wo ich wohne, bis zur nächsten Uniklinik ist es ungefähr 2 Stunden Fahrzeit. Genau, das wollte ich gerade sagen. Du musst dann in der Nähe einer Uniklinik wohnen. Ja, also es ist schon mal vorgekommen, da hatte ich auch Nasenbluten, bin abgeholt worden vom Notarzt und nach Freiburg war es eben zu weit. Mhm. Und dann haben sie das Medikament abholen lassen. Achso, gut, das kann man dann machen. Aber es ist ein sehr heikles Leben. Du gehst immer auf dünnem Eis. Ja. Habe ich das richtig verstanden, dass die besondere Blutung oder die Gefährdung des Blutens in den Schleimhäuten sich befindet? Ja. Das heißt, wenn du dir eine Verletzung zufügst, ist es auch schwierig, aber... Es besteht die Hoffnung, dass du es dann ohne Klinik wieder in den Griff bekommst. Nehmen wir an, du schneidest dir einen Finger. Genau, das ist dann in den Griff zu kriegen. Aber Schleimhäute zu 98% nicht. Wie präsent ist dieses Thema so in deinem Alltag? Denkst du da ständig dran, dass du aufpassen musst, dass du dich hier vorsehen musst und so weiter? Ja, da denke ich sehr häufig dran. Weil eben auch... Gastronomie. Man arbeitet mit scharfen Geräten. Da muss man immer im Hinterkopf behalten, so okay. Aufpassen, du hast da eine Krankheit. Ja. Ist für die Berufswahl auch ein bisschen schwierig gewesen, ne? dass du nur gerade Koch. Ja, bei mir war das Krasse halt, das ist bei mir erst vor 10 Jahren festgestellt worden, weil das ist eine sehr, sehr aufwendige Verfahrenstechnik. Also es gibt nur 2 Labore in Deutschland, die dieses Willebrand-Syndrom entschlüsseln können. Es dauert bis zu 6 Wochen, bis man da die Testergebnisse hat. Na gut, aber da warst du auch schon 13. Ja. Aber das heißt, das muss deinen Eltern doch auch aufgefallen sein, dass wenn der Junge mal irgendwie hinfällt oder irgendwas ist, dass er nicht aufhört zu bluten. Ja, aber damals war das noch nicht so präsent. Das wusste man noch nicht. Mhm. Und das ist immer irgendwie gut gegangen. Ja, bis halt dann eben zu dem einen Tag, da habe ich Nasenbluten gehabt und das hat mit Unterbrechung 7 Stunden geblutet. Mhm. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und dann hat der eine Arzt gemeint, okay, da müssen wir mal gucken, ob da nicht was im Verborgenen liegt. Diese Erkrankung, die du hast, weißt du das, wie verbreitet die ist? Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es ist keine seltene Krankheit. Aber die meisten Patienten, die damit leben, wissen es nicht, weil es halt eben noch nicht so verbreitet ist, das Thema. Ich vermute mal, dass die nicht so sehr verbreitet ist, die Erkrankung, oder die Leute wissen es nicht, weil sonst wäre es nicht erklärbar, dass nur in Universitätskliniken diese Substanz, die dich dann retten kann, zur Verfügung steht. Und ja, leider gibt es ja auch keine Heilung. Oder ja. Es gibt keine Therapie dagegen. Nein, also heilbar ist es nicht. Du musst damit leben und musst dich einfach dein Leben lang vorsehen. Ja, und darauf hoffen, dass meine Kinder nicht haben. Ja, ist es vererbbar? Das ist vererbbar, ja. Mhm. Bist du in einer Beziehung im Moment? Nein. Also nicht mit einer Frau. Nicht mit einer Frau, sondern mit einem Mann. Genau. Ja. Das heißt, du willst irgendwann mal Kinder adoptieren oder... Ja, genau. Dann ist die Gefahr ja der Übertragung eben nicht gegeben. Es sei denn, du findest auf anderem Weg vielleicht, dass du ein Kind bekommst mit deiner Frau. Wäre das eine Überlegung, auf das Kind zu verzichten, weil die Gefahr besteht, dass das Kind auch diese Erkrankung bekommt? Nee, da sage ich ganz klar nein. Ja, gibt es Lebenserwartungen bei dieser Erkrankung? Weißt du da was drüber? Also eigentlich, wenn man es weiß, ganz normal. Ganz normal, man muss einfach nur vorsichtig sein und die Augen aufhaben und aufpassen. Genau. Ja. Christian, danke für das Gespräch, für die Informationen. Könnte ich noch ein Autogramm haben? Gerne. Rufen wir dich auch nochmal an, wegen deiner Anschrift. Ja, okay, super. Alles Gute und schneid dir nicht in die Finger. Ja, okay, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. Und es geht weiter mit unserem Thema Körperflüssigkeiten und dem Steven, der ist 31. Guten Morgen, Steven. Guten Morgen. Hallo, Steven. Ja, Körperflüssigkeit. Mein Thema ist der Geruch von Schweiß. Der Geruch von Schweiß. Genau. Lass mich raten. Turnt er dich an oder stößt er dich ab? Er turnt mich an. Ich hab's mir fast gedacht. Welcher Schweiß turnt dich an? Welcher Schweißgeruch? Das ist egal, ob Mann oder Frau. Es geht mir halt um den Geruch, halt um diesen leicht beißigen, salzigen Geruch, der mich halt dann immer in Wallung bringt. Du bist, wie bist du sexuell orientiert? Heterosexuell. Heterosexuell. So, und dann stehst du neben einem Kerl, der vielleicht Holz hackt und dampft so richtig Schweiß ab. Und das turnt dich auch sexuell an? Ja, nicht jetzt nur den Geruch. Nicht, dass ich jetzt sehe, dass jemand schwitzt, sondern nur den Geruch, wenn ich jetzt zum Beispiel nur dran vorbeilaufe, dieser Geruch halt, der turnt mich halt an. Und das Wissen, dass dieser Geruch von einem Mann kommt, ist für dich dann egal? Ja, das ist egal, ob Mann oder Frau. Das ist ja interessant. Also ich hätte jetzt als sexuelles Stimulanz gedacht, dass du auf schwitzende Frauen stehst und dass weil Männer haben ja einen spezifischen Geruch, Schweißgeruch, dass dich das dann doch vielleicht eher bremst oder sogar abstößt. Mhm. Ja, also mein eigener Schweißgeruch, der tönt mich halt nicht so an, bin ich ehrlich. Der erregt mich halt nicht so sexuell wie der Geruch von halt einem anderen Mann oder wie von einer anderen Frau. Nun gibt es ja verschiedene Schweißgerüche. Es gibt Handschweiß, es gibt Achselschweiß, es gibt Fußschweiß. Was bevorzugst du besonders? Den Achsel- und den Fußschweiß. Da würden jetzt auch viele Leute sagen, wie ekelhaft. Darauf steht er. Ja, genau. Wie hast du es bemerkt, dass du darauf stehst, dass da was ist? Naja, wo ich 17 war, also so Ende der Pubertät, sage ich mal, da habe ich Fußball gespielt und da halt so in der Umkleidekabine habe ich dann halt so diesen Geruch für mich halt entdeckt. Ja, das stimmt. Und so auch mit meiner ersten Freundin beim Verkehr, sage ich mal, da kommt man ja auch ins Spitzen und da hat mich das dann halt auch angetürnt. Mhm. Aber was mich so wirklich, ich sag's nochmal, so sehr wundert, ist, dass das gleichermaßen bei weiblichem Geruch ist und männlichem Geruch. Bei dir, der du heterosexuell bist. Ja. Das heißt, in der wenn du heute Fußball spielen würdest, in der Fußballkabine, die Jungs ziehen die Schuhe aus und viele haben Schweißfüße und es stinkt bestialisch vielleicht. Das findest du gut. Ja, genau. Was für einige vielleicht anders oder eklig ist, ist für mich halt so befriedigend. Aber diese Befriedigung, wenn ich jetzt in der Kabine wäre mit einer Fußballmannschaft, das versuche ich halt mimisch und gestisch halt so zu verstecken für mich, dass das halt niemand anderes mitbekommt. Ja, ja, ist mir klar. Also ich, genau. Ich spiele das denn, wenn ich zu Hause bin, sage ich mal, wenn ich jetzt zum Beispiel im Bus war. Ich komme von der Arbeit oder will irgendwo hin und ich sehe da jemanden, der extrem schwitzt. Und ich gehe an ihm vorbei, also ich stelle mich nicht genau neben den Leuten oder setze mich nicht genau neben den Leuten. Ich versuche mal ein paar Meter weiter abseits zu stehen, damit ich vielleicht so eine leichte Duftnote kriege, um nicht aufzufallen. Und so, wenn ich dann zu Hause bin, lasse ich im Kopf das alles nochmal Revue passieren. Auch den Geruch, den versuche ich dann so ein bisschen so geistig nachzubilden. Und das stimuliert halt mich. Das hört mich an und da befriedige ich mich dann selbst. Gibt es denn dennoch Grenzen oder gibt es besondere Schweißgerüche, wo es auch bei dir dann aufhört und du sagst, nee, das finde ich jetzt doch ein bisschen ekelhaft? Also Grenzen gibt es bei mir nicht, außer es gibt jetzt halt jemanden, wo man halt so schon, also ich finde am liebsten den Schweiß am besten, wenn jetzt, ich sage jetzt mal, jemand war morgens duschen und dann treffen wir uns bei der Arbeit, sage ich mal, und der schwitzt dann im Laufe des Tages. So diesen Geruch, aber nicht diesen alten Schweiß, dass ich jetzt sage, jemand war eine Woche nicht duschen und schwitzt denn und diesen Geruch mag ich halt nicht. Ich mag halt nur diesen frischen Schweiß, sagen wir mal, ne? Okay, da ist dann auch schon bei dir die Grenze erreicht. Bist du im Moment in einer Beziehung? Ja. Weiß deine Freundin, dass du so gestrickt bist? Nein. Ich traue mich ihr das halt nicht zu sagen. Deshalb rufe ich auch an und hoffe, dass ich einen guten Rat kriege, wie ich ihr das vielleicht übermitteln kann. Ohne, es ist natürlich die Möglichkeit, dass sie halt Schluss macht, die Beziehung beendet. Wir sind jetzt schon seit 3 Jahren zusammen. Und es kann halt die Möglichkeit bestehen, dass sie halt die Beziehung beendet. Deswegen, dass ihr das vielleicht zu eklig ist, zu makaber. Ich weiß es nicht. Ja. Deshalb rufe ich an und hätte gerne einen guten Rat, wie ich ihr das übermitteln könnte. Erzähl doch erstmal, wie du mit ihr umgehst in Sachen Geruch. Sie dünstet ja irgendwie auch aus. Wie kommst du dran? Wie saugst du es auf? Naja, und zwar ist das so, wir arbeiten in verschiedenen Schichten. Zum Beispiel, wenn ich sie Frühschicht habe, habe ich Spätschicht. Das heißt, ich habe vormittags Zeit halt und gehe dann vielleicht so mal den Wäschekorb durch und gucke so nach verschwitzten T-Shirts oder Socken und rieche halt dran und stimuliere mich halt dabei und befriedige mich halt selbst, sage ich mal. Also wir arbeiten in verschiedenen Schichten und... Da hast du die Möglichkeit dann zu schnüffeln, wenn sie nicht da ist. Genau. Ja. Und beim Sex ist das halt so, dass wir halt so aktiv sind, dass wir beide dann anfangen zu schwitzen, aber ihren Geruch habe ich dann halt nah an meiner Nase, dass ich dann an ihrer Haut rieche und alles. Und also sie kriegt das nicht so wirklich mit. Gehst du denn in der sexuellen Aktion, gehst du da zum Beispiel auch an ihre Füße und beschnüffelst die Füße? Nein. Nee? Nein. Also, weil du Angst hast, diesen Schritt traue ich mich nicht. Ich meine, das wäre ja schon mal ein Schritt, den du wagen könntest. Das ist ja nun nicht so ungewöhnlich. Das stimmt. Aber ich habe dann eher so die Angst, dass sie denkt, ich hätte vielleicht einen Fußfetisch, aber den habe ich ja nicht. Ich habe ja nur so einen Schweißfetisch. Ich weiß nicht, ob man, kann man das schon Fetisch nennen? Ich weiß es nicht. Ja, ja, doch. Finde ich schon. Wie du es gerade beschrieben hast, finde ich, ist das auf jeden Fall ein Fetisch. Du bist ja wohl offensichtlich sehr geruchssensitiv. Und achtest überall darauf, wenn so ein Geruch durch die Luft wabert. Bist du dabei? Genau. Ne? Ja. Ja, das ist ja so eine Sache, Steven. In der Regel ist es natürlich toll, wenn man seinem Partner gegenüber auch in diesen Dingen offen ist und ihm das erzählt. Ja, mich kränkt es auch schon leicht, weil ich möchte eine Beziehung führen, wo man ehrlich zueinander ist, aber es ist halt so ein Punkt, wo. Ich weiß nicht, da habe ich dann so eine Grenze. Ich möchte das halt nicht erzählen, weil ich traue mich nicht. Weil manchmal ist mir das auch ein bisschen peinlich. Manchmal. Ja, also ich will dir sagen, wenn du da, während sie nicht zu Hause ist, im Wäschekorb die alte Wäsche von ihr erschnüffelst, das könnte sie schon abschrecken und vielleicht auch ein bisschen erschrecken oder abtören. Ja. Wenn du grundsätzlich von diesem Fetisch sprichst, finde ich das nicht so dramatisch. Also Gott, jeder von uns ist irgendwie ein bisschen anders drauf. Das finde ich, könnte man erzählen. Vielleicht solltest du das dann unterlassen Und dann erzählt sie ihr das mal nicht mit dem Wäschekorb. Das ekelt sie vielleicht. Aber wie kann ich ihr das überhaupt mitnehmen? Beim Essen oder was? Oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ob ich sie mal schick einladen soll und ihr das denn da erzähle, ich weiß es nicht. Ja, also beim Essen. Beim Essen würde ich es nur gerade nicht erklären. Nein, aber das kann man ja irgendwie mal so ein bisschen spielerisch vielleicht auch so peu à peu erzählen und loswerden. Mensch, Steven, ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich rum. Wir rufen dich gleich nochmal an und dann haben wir ein bisschen mehr Zeit, okay? Bis gleich in der Technik heute Nacht. Tim Dohnke, wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, morgen mit der freien Themennacht. Ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis dahin, ciao.